Aus Anlass des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas richteten der Vorsitzende der Russischen Nationalen Front für die Rettung des Landes, die Vorsitzende der Partei für Frieden und Einheit Russlands, der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates des Transportgewerkschaftsverbandes Indonesiens, der Bundessekretär des gewerkschaftlichen Linksblocks im österreichischen Gewerkschaftsbund und der gemeinsame Vorsitzende des afrikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Daegdosan 2017 an Genossen Kim Jong-un die Glückwunschtelegramme und Briefe. Darin betonten sie, dass die koreanische Arbeiterklasse unter der Führung des Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il durch den aufopferungsvollen Kampf für das Gedeihen und die Entwicklung des Landes blendende Erfolge erzielt habe. Sie fuhren fort, dass der 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas ein bedeutungsvoller Anlass dazu wird, den Macht und den Geist der koreanischen Arbeiter, die um den Genossen Kim Jong-un fest zusammengeschlossen sind, zu demonstrieren.